So, schönen guten Abend zusammen. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem derzeit noch recht übersichtlichen Team Polgef am 10.10.2017 um 20 Uhr. Ich werde die Moderation wieder machen. Gibt es jemanden, der sich drum schlägt, Protokoll zu machen? Ja, Alcades und alle helfen. Eröffnet habe ich dann um 20 Uhr Alcades. Gut, ja, dann lasst einfach mal anfangen und dann schauen wir mal, ob die anderen noch nachkommen oder nicht. Dann gehen wir mal durch. So, gibt es von irgendjemandem was Organisatorisches einzubringen? Das hört sich jetzt nicht so an. Gut, damit wären wir bei den laufenden Projekten und bei den bundesweiten Themenwochen. Gibt es jemanden, der zu den bundesweiten Themenwochen was sagen kann? Dann machen wir das auch das nächste Mal ausführlicher. Jetzt habe ich hier einen Punkt, den der Tensor mit eingebracht hat. Zusammenarbeit mit anderen Parteien bzw. Organisationen. Tensor, schieß los. Ja gut, ich habe den wahrscheinlich nur eingebracht, sondern nur aufgeschrieben. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das für einige andere auch interessant ist, wenn nicht für alle. Ich war jetzt natürlich so böse und habe den dort stehenden Punkt Bundestagswahlkampf entsorgt. Ich weiß nicht, ob das erstmal legitim war oder ob wir dazu noch was sagen müssen. Nee, das ist absolut okay. Okay, also was... Es geht hier also nicht darum, das mache ich dann weiter unten im Bericht, die Details der Zusammenarbeit hier zu klären, die jetzt die einzelnen Leute in ihren Landesverbänden dort, also die Erfahrung, die sie dort gemacht haben, sondern es geht jetzt einfach mal prinzipiell darum, ob wir dort eine Strategie haben oder ob wir eine erstellen wollen, ob wir diese Zusammenarbeit anbahnen, forcieren wollen, wo immer die jetzt auch endet. Also ich persönlich bin halt der Meinung, dass es ein Luxus ist, den wir uns eigentlich nicht leisten können, wenn es dort 3, 4, 5 verschiedene kleine Parteien gibt, die alle keine Parteifinanzierung gekriegt haben. Das ist nun mal der Fun Fact am Rande. Aber dann eben auch durch diese Zersplitterung auch zu wenig politisches Gewicht haben in dem Land. Also ich denke schon, dass es zu den anderen, ja, die uns jetzt so ein bisschen überrollt haben, mit 12,6% schon Gegengewicht geben muss. Und echtes Gegengewicht sehe ich bei den Etablierten ehrlich gesagt nicht. Die werden sich da auch wahrscheinlich hin, je nachdem, ob es politisch opportun ist oder nicht, an die AfD zum Teil ranwanden. Ja, das sieht man jetzt an dieser sogenannten Obergrenze. Also das Einzige, was hier hilft, ist halt dann nochmal so die Piratenpartei zu relaunchen oder vielleicht eine neue Bewegung zu relaunchen. Das will ich alles gar nicht ausschließen. Das wird auch die Zeit dann bringen. Auf jeden Fall sollten wir, das ist meine Meinung, dafür sorgen, dass wir zu den anderen erstmal Kontakt aufnehmen, also überparteilich ein bisschen mehr tätig werden. Okay. Wir schließen nicht nur Parteien ein, sondern auch NGOs, ja, wo auch noch ein bisschen was brach liegt. Okay, danke. Ja, Meinungen dazu bitte? Ja, zum Thema gemeinsame Liste mit anderen Parteien, das wird nicht gehen. Also das geht rein rechtlich einfach nicht. Ja, das habe ich auch schon gestern gegoogelt. Das wollte ich nochmal bestätigt werden. Aber vielleicht gibt's ja andere Varianten, die man dort gesetzkonform nutzen kann. Also nur um meine Aussage zu bringen, das steht in Paragraph 10 der Europawahl, des Europawahlgesetzes. Okay, Bastian. Ja, prinzipiell kann man schon machen, man ist dann halt nur eine Wählergruppe, ne? Bei Wählergemeinschaft gibt es dann kein Geld aus der entsprechenden Parteienfinanzierung oder als staatlichen Teilfinanzierung. Okay, weitere Meinungen? Also kommunal kann man auf jeden Fall zusammen Listen machen und wir werden auch am Samstag gehe ich zum Treffen in Waiblingen, wo eingeladen wurden von ehemaligen Grünen, der alle kleinen Parteien unter 5% eingeladen hat, um da was zu machen. Was man theoretisch machen könnte, ist, dass man zum Beispiel sich zusammensetzt und dann entscheidet, welche der kleinen Parteien antritt und dann die anderen vielleicht dazu aufrufen, diese Partei zu wählen. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Also das wiederum würde gehen, dass eine Partei sagt, wir machen eine offene Liste, aber du darfst halt nicht Mitglied einer anderen Partei sein. Das ist so ein bisschen das Problem. Und was Bastian schon richtig sagt, ja, so eine Wählergemeinschaft würde gehen. Nur es ist dann halt auch nicht parteienfinanzierungsrelevant. Das muss man sich dann halt auch bewusst sein. Jo, und weitere Meinungen? Okay, dann gehen wir jetzt erstmal weiter. Damit wären wir beim Piratenradio. Bastian, erzähl. Anna, es ist nicht viel zu erzählen. Anfragen steht drin und es werden noch Mitarbeiter gesucht. Und ansonsten haben wir ja nun häufig genug Werbeblöcke gemacht. Das müssen wir nicht jedes Mal wiederholen, weil so eine große Resonanz ist nicht da drauf. Also schönen Dank erstmal so, was ich für Anfragen bekommen habe. Wir sehen dann mal in Zukunft weiter. Alles klar, vielen Dank. Fragen dazu? Das hört sich nicht so an. Damit wären wir bei den jungen Piraten. Sind denn junge Piraten anwesend? Nö, die tun Dinge. Okay, damit sind wir dann schon bei den Polgef-Berichten. Da hat Alkane schon sehr richtig tun Dinge reingeschrieben. Christos ist noch mit familiären Verpflichtungen befasst. Bei Alex gehe ich fast davon aus, dass er entweder beruflich oder von der Ratsgeschichte her eingespannt ist. Und damit wären wir bei Baden-Württemberg und dem Klickmichi. Ja, genau. Also wir haben zurzeit in Stuttgart oder in Baden-Württemberg eine Diskussion über unsere Landesgeschäftsstelle in Stuttgart, weil wir eben jetzt weniger Parteienfinanzierung bekommen oder so gut wie eigentlich keine mehr und auch vom Länderfinanzbereich dann auch weniger Geld kommen wird. Ob wir die LGS schließen, gibt's Leute, die sagen, lasst sie zumachen. Was wir auf jeden Fall machen werden, wir werden unseren Besprechungsraum, den wir haben, abgeben. Da haben wir eine Gelegenheit, weil die Vermieterin sowieso sanieren will und dann daraus Wohnungen machen will aus dem Gebäude. Und da sind wir jetzt gerade am diskutieren, weil ich glaube, ich selber bin der Meinung, wir brauchen eine LGS als Postadresse, auch für die ganzen Unterlagen und eben auch, wenn mal eine Presse kommt, dass man sie auch irgendwo einladen kann und auch für Veranstaltungen, auch wenn wir nicht so viele Veranstaltungen haben, ist es zumindest auch ein Treffpunkt für Piraten, auch für Aktive. Und deswegen ist da noch einige Diskussion jetzt da bei uns und bringt auch ein bisschen Unruhe. Dann haben wir eine Aktionsidee und zwar nennen wir das Pirate Day. Wir wollen jeden zweiten Samstag einen Infostand machen oder eine Mahnwache in Stuttgart zu einem festen Thema, wo man vielleicht auch Flyer drucken kann. Und die Idee ist, dass man das dann deutschlandweit macht, dass man sich dann Leute dranhocken, ähnlich wie vielleicht in den Themenwochen, oder vielleicht kann man es auch verbinden, dass man sich ein Thema aussucht, eventuell auch dann ersetzt durch ein aktuelles, wenn es jetzt was Neues kommt, und dann eben bereit schon Flyer hat und dass man da nicht jede Gliederung sich irgendwelche Flyer designen muss, sondern dass es eine kleine Gruppe macht und dann muss man sich nur sagen, ich mache mit und bestelle die Flyer und hat dann schon die Ausrüstung, um einen Infostand zu machen, damit wir eben auch in der Öffentlichkeit wieder mehr wahrgenommen werden. Also da vielleicht die Frage, ob da auch andere Landesverbände Lust haben mitzumachen, wäre schön. Ansonsten gehe ich, wie oben schon erwähnt, am Samstag zum Treffen mit kleineren Parteien, die unter 5% gelandet sind. Ja, vielen Dank. Habt ihr Fragen an den Michi? Bastian, brauchst du noch was oder machst du nur sauber? Ich fische hier gerade für euch durch, Entschuldigung. Alles klar, danke. Okay, damit wären wir bei Bayern, das bin ja ich. Okay, Vorausplanung für das Landtagswahljahr. Ich habe mir da schon mal sehr grob Gedanken gemacht, wie man das so machen kann, so auch mit ein bisschen zeitlicher Einteilung etc. Das ist erstmal in einem von meinen Pads. Wenn es dazu von eurer Seite Input gibt, Vorschläge etc. pp., bin ich sehr dankbar und freue mich drüber. Dann haben wir demnächst Landesvorstandssitzung, nämlich am Donnerstag. Da gibt es auch einen Thementeil, der fängt so ungefähr um 21 Uhr an. Und das Thema dort wird sein Anträge. Vor allen Dingen Satzungsänderungsanträge, denn da gibt es doch etwas, sagen wir mal, Kommunikationsbedarf. Ansonsten sind wir dabei, den Landesparteitag vorzubereiten. Der findet am 11. und 12.11. in Lauf statt. Da habe ich dann mal die Wiki-Seite verlinkt, wenn jemand vorbeikommen möchte und uns besuchen. Herzlich willkommen. Jo, habt ihr dazu irgendwelche Fragen? Das hört sich nicht so an, damit wären wir bei Berlin. Franz Josef. FJ, man hört dich nicht. Man hört dich immer noch nicht. Oder hört ihr ihn? Nein. Nein. Okay, man hört dich nicht. Man hört dich immer noch nicht. Weißt du was, ich mache das jetzt mal so, ich lese es vor. Wenn du dann dein Mikro noch entsprechend trainieren kannst, dann kannst du ja noch was dazu sagen. Also, es steht drin, Berlin hat einen LMV-Termin am 9. und 10.12. mit Vorstandswahlen im Neuen Deutschland, Franz Mehring, Platz 1, Berlin. Ein- und Austritte halten sich weitgehend die Waage. Ziel Aktivengewinnung ist klar, da wird wahrscheinlich auch so einiges passieren. Ansonsten regelmäßige Neupiratentreffen dienstags und es wird jemand gesucht, der oder die sich um regelmäßige Juppie-Treffen in Berlin kümmert. Jo, wie gesagt, nachdem wir Franz Josef ja leider nicht hören können, können wir da jetzt im Moment keine Fragen beantworten. Im Not- und Zweifelsfall einfach im Pad-Chat stellen. Da ist er ja, glaube ich, drin und kann dann auch was dazu schreiben. Damit wären wir bei Brandenburg, wo vertretungsweise heute mal wieder Thomas Gaul da ist. Grüß dich. Entstumme dich. Ups, Entschuldigung. Ja, und das ist, ich bin heute unvorbereitet mal da, deswegen die Liste wird wahrscheinlich länger sein, aber passiert halt, gibt Schlimmeres. Also wir sind dabei, solche Sachen wie Landestreffen zu organisieren, natürlich auch ein paar weitere Kleinigkeiten, natürlich auch über die AGT-Wahlkampfkonzert für nächstes Jahr, alles wichtige Dinge. Natürlich, wir sind auch dabei, wir haben jetzt irgendwie übernächste Woche auch die nächste Sitzung AGT-Wahlkampf, abgesehen von Reflexion, was gelaufen ist bei unseren vielen Direktkandidaten. Ohne Landesliste wären wir natürlich auch da, wo wir ja schon angefangen haben, auch wirklich vorzubereiten, die Wahlen, die jetzt also bevorstehen. Und das ist bei uns, sind ja nur drei Wahlen, auch für Brandenburg in 2019, irgendwas mit Europa, Kommunal und Landtag. Aber wir wollen ja rechtzeitig drangehen. Sollte man übrigens allen anderen auch immer anregen. Manchmal zwei Jahre vorher hilft weiter. Was wir noch ansonsten haben, es gibt ein Angebot des Vereins Denk selbst e.V., den kennen ja viele schon vom Kompass her. Da läuft gerade eine Ausschreibung für eine Halbtagsstelle, für ein halbes Jahr erstmal, für, sag ich mal, Dinge, die ihren, sag ich mal, auch mit dem Satzungszweck natürlich der Deren Denk selbst e.V. zu tun haben. Aber auch da ist das Angebot gemacht worden, dass der Landesvorstand, beziehungsweise besser gesagt die Kommunalpiraten, mit Unterstützung erfahren sollen, damit dort auch mal die Arbeit auch wirklich ein bisschen nicht nur konnotiert, sondern wirklich unterstützt wird mit Recherche, Zuarbeit von Informationen und dergleichen. Das unterstützt auf jeden Fall momentan der Landesvorstand, hat auch die Ausschreibung, glaube ich, selber damit veröffentlicht. Ich hoffe mal, dass andere sowas Ähnliches auch mal machen, weil wir brauchen ja die entsprechende Hilfe auch für die Kommunalpiraten, weil nichts ist wichtiger für die Piratenpartei als gute Arbeit bei den Kommunalpiraten, die wir natürlich auch nach außen zeigen müssen. Danke. Ja, ich danke dir. Habt ihr denn noch Fragen dazu? Das hört sich nicht so an. Dann mache ich jetzt mal einen Sammelaufruf. Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern. Jemand zu Hause? Dann tun die mal Dinge. Und damit wären wir jetzt bei Niedersachsen. Das ist normalerweise Adam Wolf, heute vertreten durch Thomas Gansko. Wo steckt der denn? Alcades, dein Auftritt. Ich mach mal. Ja, wir sind im Wahlkampf-Endspurt. Wir haben jetzt die letzte Woche. Wir haben euch mal die Links reingepackt von den Wahlomaten, die es gerade für diese Wahl gibt, weil Wahlomat selber gibt es diesmal nicht aufgrund der Neuwahl. Und wir können noch ganz dringend am Wochenende Hilfe gebrauchen, gerade am Samstag, den 14. Also wer da Zeit und Lust hat, möge sich doch einfach bitte bei uns melden. Wir haben es ins Patty auch nochmal eingetragen. Wir können da echt noch irgendwie Hilfe gebrauchen, also Hannover, Hameln, Braunschweig. Bitte entweder bei Thomas melden, bei Verdani, bei mir melden. Da steht alles auch soweit im Pad. Danke euch. Ja, ich danke dir. Hat jemand Fragen dazu? Ich hätte eine Frage zum Wahlkampf. Und zwar, ich habe gehört, jemand war in Hannover und hat gesagt, da werden gar keine Plakate aufgehängt. Hängt ja keine auf oder kommt es noch? Also von Hannover kann ich es dir direkt nicht sagen. Ich weiß, dass die Plakate hängen wollten. Aber das war alles etwas schwierig, auch mit den Lieferfristen, weil uns die vorgezogene Neuwahl da so ein bisschen Strich durch die geplante Zeit gemacht hat, auch was Designs und Ähnliches angeht. Aber in Hannover sollten eigentlich welche hängen. Beziehungsweise Rückfrage, hat man nicht einfach die Plakate von der Bundeswahl hängen lassen können oder musste man die abhängen? Also in vielen Bereichen konnten wir sie einfach hängen lassen, wenn es jetzt nicht gerade irgendwelche kleinen Gemeinden waren, wo es irgendwelche auf Plakatwände geklebten waren. Ansonsten haben wir es großteils auch hängen lassen. Da war zwar irgendwie so eine Lücke von einer Woche, die wir ja eigentlich hätten abnehmen müssen, aber das war uns dann mal relativ egal. Okay, weitere Fragen? Das hört sich nicht so an. Nordrhein-Westfalen ist zwar lauschenderweise dabei, hat aber nichts Besonderes zu berichten und ist ohne Mikrofon und Pad Access da. Von daher schreiben wir da jetzt einfach mal, tut Dinge. Nichts Besonderes ist auch okay, Alcades. Gut, damit wären wir bei Rheinland-Pfalz. Ist jemand da? Auch nicht, nee, Jürgen ist, glaube ich, im Urlaub. Saarland, Sachsen? Saarland ist da. Ja, hallo Saarland. Ah, hallo, also guten Abend erstmal. Ja, ansonsten bei uns läuft momentan nicht viel. Wir haben ein paar Pressemeldungen rausgehauen, was halt aktuelle Themen im Saarland speziell angeht, wie zum Beispiel die Kirche hebelt so ein bisschen das Streikrecht aus bei uns in verschiedenen Pflegestätten. Und dann halt noch ganz aktuell auch immer wieder der öffentliche Nahverkehr, der definitiv zu teuer ist. Und ansonsten haben wir morgen in Saarbrücken unseren einmal monatlichen Stammtisch, wo wir uns dann doch ein paar Bastian Bebe, wer bist du denn? Ein paar neue Gäste erwarten, beziehungsweise halt, sag ich mal, neuen Input erwarten, wie es denn jetzt weitergeht. Und ansonsten warten wir halt auf den Bundesparteitag, wie es halt generell weitergeht. Und ja, es sind gute Dinge und ich finde die Idee von Michael ganz gut mit den Infoständen. Infoständen sind sowieso meins. Mache ich sehr gerne. Und da wird sich das Saarland, denke ich, auch anschließen mit so zweiwöchentlichen Infostände und mit Flyermaterial. Dankeschön. Das war nur einmal im Monat geplant, also jeder zweite Samstag im Monat, also nur einmal im Monat. Weil sonst wird es auch zu viel. Man kann gerne mehr Infostände machen, aber wir wollen auch immer vorbereitet sein. Ist auch okay, nehme ich auch mit. Danke. Jo, dann hat Bastian sehr berechtigt gefragt, wer bist du denn? Weil Baujahr 72 hilft jetzt nicht ganz so viel und der Thorsten bist du auch nicht. Du mal kurz so nett und sagst, wie du heißt? Ich bin der Klaus Schummer, ich bin der Landesvorsitzende im Saarland. Ach, geht da, schau her. Hallo, Klaus. An der Stimme hätte ich dich jetzt nicht erkannt. Okay, dann ändere ich das Pad dahingehend, dass du drin stehst und nicht mehr der Thorsten, ja? Genau. Alles klärchen. Gut, ja, dann wären wir jetzt bei Sachsen-Anhalt und beim Tensor. Ja, gut, ich bin leider 10 Jahre älter, aber macht nichts. Sachsen-Anhalt, wir haben einige Initiativen in der Bildungspolitik, also eine Einzelinitiative, würde ich mal sagen, wo ich aber zumindest den Ernst versucht habe, ein bisschen zu unterstützen mit redigieren der Texte. Also er ist gerade dabei, einen Gesetzentwurf, der dort irgendwann im Oktober, glaube ich, noch auf dem Landtag verabschiedet werden soll, zu durchforsten. Und ja, steht dort einiges Gift drin, was eigentlich uns, was man eigentlich noch viel mehr kolportieren müsste. Wir hatten jetzt gerade auf der Bundespresse so einen Artikel zur Schule. Sachsen-Anhalt ist vielleicht auch kein Einzelfall. Es ist halt so, dass die in den Schulen die oberste Schulbehörde eigentlich so die allgemein herrschende Institution ist und die Selbstbestimmung der Schule sehr gering geschätzt wird, was in einem Flächenland wie Sachsen-Anhalt dazu führt, unter anderem, dass sehr viele Grundschulen immer halt betroffen sind. Ne? Das ist halt so ein bisschen, ich sage jetzt mal böse, das Hobby von Ernst, wo wir aber ihn auch unterstützen werden. Also ich habe noch so auch ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Die Mailingliste ist jetzt im Moment mal wieder eher positiv zu sehen. Also das war ja immer so ein bisschen das Makel. Der Makel unseres Landesverbands, dass dort nicht über Politik diskutiert wurde, die in der letzten Zeit, jetzt in der jüngsten Vergangenheit, ist ein bisschen anders geworden. Es gibt sogar wieder so Anflüge, dass man vielleicht auch mal wieder richtig politisch aktiv werden will, indem man vielleicht dann auch mal eine Pressemeldung veröffentlicht oder sich mal zu einem Thema irgendwo äußert. Wir haben einen Wiedereintritt. Es geht hoffentlich noch. Der Pirat, war dann bei der BGE, ist auch noch bei der BGE-Partei. Doppelmitgliedschaft geht ja wohl noch, was jetzt der Bundesparteitag beschließt. Wussten wir nicht, deshalb haben wir dem Antrag erstmal entsprochen. Wir haben einen Neueintritt und dann war ich persönlich an einem Stammtisch dieser Bewegung Demokratie in Bewegung in Halle. War recht interessant. War auch so von der Art und Weise, wie die ihren Stammtisch dort gehalten haben oder wie das ablief, hat mich das so ein bisschen an die Anfänge der Piraten erinnert. Ich muss dann innerlich auch mal in mich reinschmunzeln. Ich konnte mir auch eine Warnung nicht vergleichen, dass sie nicht die gleichen Fehler machen sollten wie wir. Also gut, wie sich das jetzt weiterentwickelt, muss man einfach sehen. Okay, vielen Dank. Habt ihr Fragen? Okay, dann gibt's noch mal einen kurzen Sammelaufruf Schleswig-Holstein und Thüringen. Jemand da? Okay, dann tun die Dinge. Damit wären wir bei den Themenbeauftragten. Die Sozialpolitik in persona Gernot macht Urlaub, das gönnen wir ihm mal von ganzem Herzen. Damit wären wir bei der Energiepolitik und Michael Bernd. Michael, dein Mikro. Ja, moin. Ich bin ja auch mal wieder anwesend. Das nächste politische, umweltpolitische, energiepolitische Thema wird wahrscheinlich die Diskussion um den Kohleausstieg. Ich habe mal links reingesetzt. Die Diskussion hat schon angefangen, weil die EU-Kommission beschlossen hat, dass strengere Abgasvorgaben gemacht werden für Kohlekraftwerke ab 2021. Da gibt es schon erste Diskussionen. Und unterstützend für diese Forderung auch ein Gutachten oder Stellungnahme des Sachverständigenrates für Umweltfragen, ein Gremium, das die Bundesregierung in Umweltfragen ein bisschen beaufsichtigen und beraten soll. Der hat sich da ganz deutlich geäußert, dass eben auch jetzt ein Kohleausstieg beschlossen werden muss, auch aus klimatechnischen Gründen. Die Bundesregierung, Deutschland hat ja auch eine entsprechende Verpflichtung eingegangen durch den Pariser Vertrag. So, das wird sicherlich ein spannendes Thema, wenn die Bundesregierung sich gefunden hat. Da treffen dann doch unterschiedliche Meinungen, Ansichten und Forderungen aufeinander. Ich habe das mal ein bisschen verlinkt, auch mit dem Link zu diesem Sachverständigenrat für Umweltfragen. Ansonsten denke ich, muss man einfach abwarten, wie die Regierung sich jetzt findet und ob dann noch weitere Themen vorrangig behandelt werden. Kohleausstieg ist ja in der NRW-Fraktion immer ein Thema gewesen für NRW. Da wird es sicherlich von NRW keine Initiativen in der Richtung geben oder der jetzigen Landesregierung. Aber wir können das natürlich beobachten und gegebenenfalls dann auch hier Stellung nehmen. Ja, und dann gebe ich mal an Ingolf weiter. Der möchte, glaube ich, etwas zu der Plattform Energie sagen. Ja, also diese Plattform Energie, ich glaube, ich habe das letzte Mal schon erwähnt, ist in Gründung. Wir sind jetzt so weit, dass wir eingesehen haben, dort wohl einen Verein draus machen zu müssen, um auch rechtssicher auftreten zu können. Es wird in Kürze da eine Internetpräsenz auch geben. Wie die jetzt konkret aussehen wird, wissen nur, dass wir WordPress nehmen, weil wir das gut können. Oder weil einige da sind, die es bedienen können. Ich bin mal ganz vorsichtig. Rein inhaltlich passiert eine ganze Menge. Wir diskutieren über Stromtrassen und kommen zu immer schärferen Erkenntnissen, die man auch unserem Lieblingsgegner, hätte ich beinahe gesagt, der Bundesnetzagentur, um die Ohren hauen kann. Die uns also hier doch Dinge erzählt, die einfach nicht den Realitäten entsprechen. Der Jörg Dietrich war heute in Berlin zu einer Veranstaltung der Übertragungsnetzbetreiber. Ich kann dazu heute noch nichts sagen, was da abgelaufen ist, aber da ging es halt darum, den Netzentwicklungsplan 2030 zu diskutieren und dann auch die Eingangsparameter zu diskutieren, die dann darüber entscheiden, welche Trassen wo, wie, warum gebaut werden. Und nur mal um ein Beispiel zu nennen, so Speichertechnologie, die ja nun doch in der Infrastruktur eine Rolle spielen sollte, ist in der Diskussion der Übertragungsnetzbetreiber eher unwichtig. Die Übertragungsnetzbetreiber wiederum entscheiden, was sie selber für Netze bauen wollen, und die Bundesnetzagentur nickt das in großen Zügen ab. Ja, also so ist dort letztendlich die Politik. Eins habe ich noch vergessen, wir bezahlen das Ganze. Und deshalb werden wir hier schön am Ball bleiben und die dann auch ein bisschen ärgern. Mal gucken, was dabei rauskommt. Okay, vielen Dank. Habt ihr Fragen? Ja, ich hätte eine. Wenn du sagst, ihr wollt oder es soll ein Verein gegründet werden, dann ist das ja erstmal eine Konstruktion außerhalb der Piratenpartei. Sehe ich das richtig? Das ist eine Konstruktion außerhalb der Piratenpartei. Also die Sache ist natürlich die, dass wir an Leute, die jetzt von Grünen kommen, also die, es gibt ja noch ein paar wirklich Grüne, ja, und dann gibt es die Grünen in Nordrhein-Westfalen. Die wollen wir jetzt nicht abschrecken, indem wir jetzt von vornherein sagen, wir sind Piraten oder wir sind einer Partei angehörig. Wir wollen auch Fachleute nicht abschrecken, die aus irgendwelchen Gründen Ressentiments gegen die Piraten haben, und deshalb läuft das jetzt auf den Verein hinaus. Auf der anderen Seite mache ich persönlich und auch die anderen Piraten, die in dem Verein mitwirken werden, keinen Hehl draus, wo wir herkommen. Das Orangebuch, da steht auch Piratenpartei drauf. Wer wird auch als, ich sage jetzt mal, Grundsatzdokument immer wieder mal erwähnt. Und insofern ist da schon noch ein bisschen orange Farbe untergemischt. Okay, weitere Fragen? Gut, damit gehen wir weiter zur Landwirtschaft und Annette. Ja, moin. Also gestern hat das erste Treffen mit dem Vertreter von der BDM stattgefunden, damit wir die Ausstellung zu den Bauern in Burkina Faso weiter voranbringen. Ich habe nochmal darunter geschrieben, was jetzt die ersten Überlegungen sind. Und zwar wollen wir eventuell eben, soll Sabine Weiß eingeladen werden. Da habe ich mal geguckt, sie ist Mitglied im Bundestag und CDU, aber soll ziemlich bissig sein, was auch Landwirtschaftspolitik angeht und Verwertung der EU-Überschüsse. So, und wir hoffen auch da breites Publikum und breite Presse zu finden, weil wir agrarpolitische Sprecher der Parteien einladen wollen, entweder derjenigen auf Landesebene oder Bundesebene. Und je nachdem, wie die Koalitionsverhandlungen dann laufen, kann das auch noch bis Dezember aktuell sein. Ja, und für uns ist es sozusagen auch ein Warmlaufen für die EU-Parlamentswahlen 2019. Also schon mal ein Ausblick dahin. Ja, erstmal soweit. Ja, vielen Dank. Gibt's dann Fragen? Bist du eine der Sprecherinnen, die dann auch selber erscheint? Ich werde auf jeden Fall erscheinen, ganz klar. Ich habe vor, aber dann in der Diskussionsrunde die Moderation übernehmen, weil ich auch denke, dass die Piratenpartei diese Aufgabe dringend übernehmen sollte. Ja. Wenn ich darf, noch ein kurzer Hinweis. Der Vorschlag, Sabine Weiß einzuladen, kam vom BDM-Mitglied, nicht von uns. Okay, weitere Fragen? Sagst du nochmal, wo diese Ausstellung stattfindet? Ja, die findet hier im Norden in der KVHS statt, in der Kreisvolkshochschule. Okay. Gut, sonst noch Fragen? Sonst gehe ich weiter. Gut. Ja, Sammelaufruf, Datenschutz, Digitalisierung, Netzpolitik, Finanzen. Okay. Pavel hat zwar nicht so wahnsinnig viel zu berichten, ist aber anwesend, wie ich sehe. Dann darfst du das auch selber erzählen. Ja, genau. Vielen Dank. Also ich befinde mich derzeit an sich auch im Urlaub, so nach der Bundestagswahl. Und habe parallel im Augenblick ein bisschen mit der Antragskommission zu tun. Wollte aber im Zweifelsfall hier trotzdem zur Verfügung stehen, falls irgendwelche Fragen oder irgendwelches bestehen. Gibt's denn Fragen an Pavel? Ja. Sprich? Na, die einfache Frage, ob irgendwann mal wieder irgendwelche Mammelrunden stattfinden werden, Wirtschaftsbereich, Finanzbereich, im übertragenen Sinne dann auch. Also davon gehe ich fest aus. Ich werde bin sozusagen offiziöslich dann am Sonntagkirch nach Frankfurt zurück und würde dann im Prinzip auch Kontakt zu den entsprechenden Ansprechpartnern, solche in der AG Wirtschaft, nochmal aufnehmen, damit wir das dann im Prinzip auf jeden Fall in Angriff nehmen und vielleicht auch mal einen Plan machen, welche Themen wir sozusagen in den nächsten Wochen und Monaten dann vorrangig angehen wollen und wie wir eventuell dann auch nochmal schauen wollen, zusätzlich Kräfte mit reinzuziehen. Ansonsten haben wir in Frankfurt ja auch den Sebastian Altscher, mit dem werde ich natürlich dann auch nochmal sprechen, weil ich glaube, das ist sozusagen in the long run zwar sozusagen die Ausschusskonfiguration hier abbildet, aber sicherlich sollte es zwischen Finanzen und Wirtschaft naturgemäß enge Zusammenarbeit geben. Ja, ich meine, wenn wir eine Runde hinkriegen, wäre es erstmal ein gewaltiger Fortschritt, zumal wir auch noch ein paar alte Themen haben, ein paar alte Ideen, die wir immer noch abarbeiten könnten. Das war nur aus der Ecke zahlen. Nee, klar, da bin ich voll bei dir. Und da gib mir, wie gesagt, bitte, sagen wir mal, bis nächste Woche Zeit, mich ein bisschen zu sortieren, weil, wie gesagt, ich bin momentan unterwegs und sozusagen wähle mich immer bei solchen Geschichten wie heute hier von wechselnden Lokationen ein. Habe aber tatsächlich vor, ab kommender Woche dann diese Dinge auch anzugehen. Ist der Pavel, du bist da und kriegst vielleicht die Prügel, die anderen sind gar nicht da. Das ist jetzt ein bisschen Pech. Nee, es soll auch keine Prügel sein. Es war wirklich bloß eine Frage und Frage beantwortet. Dankeschön. Nee, habe ich auch so nicht anders verstanden, als von dir jetzt hier nochmal klargestellt. Vielen Dank. Bis dann. Okay, gibt's ansonsten noch Fragen an Pavel? Gut, dann gibt's jetzt einen weiteren Sammelaufruf. Außen- und Sicherheitspolitik, Bildung, Forschung, Wissenschaft, Queer, Drogen- und Suchtpolitik. Das habe ich mir gedacht. Da ist auch im Moment keiner da. Drogen- und Suchtpolitik hat, glaube ich, gleichzeitig mit uns Sitzung. Und ich habe verpeilt, dem Andreas Bescheid zu sagen. Nun denn. Flüchtlingspolitik, ihr werdet euch wahrscheinlich vor Freude kaum lassen können, ebenso wie ich. Beauftragte für Flüchtlingspolitik ist relativ kurz nach ihrer Beauftragung dann aus der Piratenpartei ausgetreten. Es handelt sich um Lisa Gerlach. Folglicherweise ist dieser Posten dann wieder vakant. Ich werde ihn aus der Vorlage streichen, solange bis wir eine neue Beauftragte haben. Denn das sehe ich nicht so wirklich ein, dass wir das jedes Mal sagen, dass es da niemanden gibt. Hat hier jemand Luft geholt? Ja. Schade eigentlich, was gibt's denn? Nimmst du Queer dann auch aus? Soweit ich weiß, hat Michael seine Beauftragung auch zurückgegeben. Richtig, ich muss da nochmal kurz mit den Queeraten sprechen, weil eigentlich wollten die mir immer mal jemanden vorbeischicken. Aber das mache ich dann sehr wahrscheinlich auf oder nach dem Bundesparteitag. Und bis dahin lasse ich es auf jeden Fall, wie es ist. Danke dir. Okay, wer hat da die AG Single Malt reingeschrieben? Guido. Ich wollte darauf hinweisen, dass wir am Sonnabendabend auf dem Bundesparteitag eine Sitzung abhalten werden. Location müssen wir noch klären. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, in der Halle das zu machen oder ob sich da was anderes anbietet. Wenn da jemand ortskundig ist und Vorschläge hat dazu, bitte gerne an mich. Ja, also im Antoniushaus selber würde ich das jetzt nicht unbedingt machen. Ansonsten kannst du eventuell mal nachfragen bei Benedikt Pirk. Das ist unser Generalsekretär in Bayern. Der ist aus Regensburg und kann da bestimmt Auskünfte geben. Im Not- und Zweifelsfall mal einmal kurz eine DM an mich, dann mache ich da die Connection. Okay, danke. Gut, dann sind wir jetzt beim Top 4 Sonstiges und da steht was drin, wo ich echt jetzt mal Lob, Orden und Konfetti verteilen möchte, denn Bastian hat tatsächlich rund 100 Protokolle ins Wiki transferiert. Das ist eine reife Leistung. Ich bedanke mich ganz inniglich bei dir, Bastian. Manche Protokollpads schreibt, da sind nicht mehr auffindbar oder haben eine kryptische URL. Ist wurscht, wenn es halbwegs vollständig ist, ist es ja hübsch. Ne? Und beachtet dann auch bitte, was er schreibt in Zeile 201. Bitte unbedingt auf die Zeilen bei Eckdaten und auf die korrekte Verwendung von Sonderzeichen wie Pipes und eckigen Klammern achten. Ein Link auf die, das Wiki-Angebot zum Team PolGef ist in Zeile 202. Und jetzt, Bastian, lasse ich dich dazu auch noch was sagen, nachdem ich dich in Grund und Boden gelobt habe. Ja, danke für die Blumen. Wenn ihr mal euch die Mühe macht, da die Protokollseiten aufrufen, nämlich alle Wurzeln ein, dann seht ihr, dass es ein wunderschönes Skript dahinter steckt. Und das Skript reagiert extrem sauer auf irgendwie falsch gesetzte Pipes oder diesen Balken oder fehlende eckigen Klammern. Das muss man alles mit der Lupe suchen und dann korrigieren. Das ist ein Heidenarbeit, wenn man das dann so macht. Man merkt auch, dass das immer bei den gleichen Menschen so vorkommt. Macht es einfach so, wie es richtig ist. Mit Wiki-Syntax, dann ist das wirklich nur Copy-Pasten und alles, was jetzt kommt, ist ja einfach, das kann man rüberschieben. Und dann habe ich noch einen Hinweis gemacht, weil ich auch gesehen habe, dass nach dem Abschluss der Sitzung die Protokolle doch deutlich verändert worden sind. Nicht immer zum Vorteil. Da, wo ich im Timeslider sehen konnte, dass da irgendwo, ich sag mal, was reingeschmiert worden ist, habe ich die Version dann reingestellt, die tatsächlich am Ende der Sitzung sinnbringenderweise vorhanden war. Dankeschön. Ja, ich danke dir und ich bitte mal um herzhaften Applaus allerseits. Ja, ganz lieben Dank. Okay, haben wir Sonstiges? Das hört sich nicht so an. Dann informiere ich euch darüber, dass es eine Koordinatorenkonferenz gibt, nur so für den Fall, dass das irgendjemandem entgangen sein sollte. Die hat auch eine Website, die der URL steht in Zeile 210. Und das nächste Treffen ist am 3.11.2017 um 21 Uhr. Ja, wenn aus den Landesverbänden Informationen an Presse und Social Media gehen sollen, bitte an sg-presse@lists.piratenpartei.de, Ansprechpartner nicht vergessen. Hat jetzt noch jemand irgendwelche Worte von bleibendem Wert? Yoshi. Ja, ich wollte euch nur mal daran erinnern, weil ich jetzt die letzte Zeit öfters wieder E-Mails erhalten habe. Ihr könnt auch die Mumble-Termine selbst eintragen. Ich kann euch das gerne alles erklären, wie das geht. Ist recht einfach gehalten. Ihr braucht da nur eine Wiki-Seite für. Ich werde das nachher auch nochmal in den Satzungsänderungs-Mumble nachher erklären, wie das geht und so weiter und so fort. Und wenn ihr eine automatische, sagen wir Protokollsache und so weiter braucht. Ich habe ja viele Wiki-Vorlagen dafür programmiert schon. Da kann man schöne viele Sachen machen, dass man halt nur Copy-Paste, so wie der Bastian sagt, macht. Ich vermute, er hat da noch eins draufgelegt, aber nur so als Info, es geht. Das finde ich ganz besonders fabelhaft. Sag mal, Yoshi, bist du eigentlich auf dem Bundesparteitag? Ich habe mal wieder dieses blöde Ding mit diesen Arbeiten, weil mein Arbeitgeber der Meinung war, ich sei wichtiger auf der Arbeit wie auf dem Bundesparteitag, deswegen leider nicht. Das finde ich zutiefst unfair, weil dann hätte ich dich da nämlich überfallen. Okay, ansonsten müssen wir mal gucken, vielleicht können wir da ja auch irgendwie mal einen Sondermumble machen, wie Wiki und wie Kalender und überhaupt, weil das wäre vielleicht mal eine ganz hübsche Angelegenheit. Oder ein How-To auf irgendeiner Seite. Ja, ich hätte bald Wiki-Seite gesagt, aber das wäre vielleicht für einige gar nicht so schlecht. Ja, also How-To's nicht ins Wiki. Yoshi? Ja, ich wollte sagen, ja, es ist relativ einfach und gleichzeitig sehr kompliziert. Das hängt drauf an, davon ab, wie tief man in die Materie einsteigen will. Ich kann euch gerne helfen. Also ich sage immer, ich bin kein Wiki-Gärtner, aber bei Problemen sorge ich dafür, dass sie hinterher nicht mehr da sind. Also wenn mal wirklich irgendwo massiv was hängt, ich kriege das meistens wieder gerade. Fabelhaft. Herzlichen Dank dir. Okay, wenn jetzt nicht noch jemand Worte von bleibendem Wert hat, dann würde ich die Sitzung schließen. Hat jemand? Nein. Dann machen wir das ganz einfach so, dass ich diese Sitzung um 20 Uhr und 42 Minuten schließe. Eigentlich 43, aber was soll's. Euch allen einen wunderschönen Abend wünsche, mich herzlich bei euch bedanke für erstens die Teilnahme und zweitens fürs Zuhören. Und dann hören wir uns am kommenden Dienstag wieder, selbe Welle, selbe Stelle. In etwas weniger als 20 Minuten um 21 Uhr ist im Dicken Engel Antragsmumble. Es wird sehr wahrscheinlich darauf rauslaufen, dass nur der Satzungsänderungsantrag 003 besprochen wird. Wenn ihr da also Interesse dran habt, dann kommt gerne vorbei und beteiligt euch da an der Diskussion. Und ich sage jetzt Tschüss und schönen Abend.